Wer kennt sie nicht? Die Geschichte vom Millionär, der einst als Tellerwäscher sein Geld verdient. Das ist die Story für die Unterschicht. Auch du kannst es schaffen, hast du dich nur hochgedient. Doch etwas Entscheidendes verrät uns diese Geschichte nicht. Sie unterschlägt schlicht die Sache mit der Wahrscheinlichkeit. Dein Fleiß und Schweiß alleine reichen nicht. Oft üben sie nicht einmal die Bedürftigkeit. Kennt es nicht, das Gerede von Millionären, dass man nur mit Schweiß und Fleiß den Olymp erringt. Welch ein Schlag mitten ins Gesicht, all jener, denen niemals der Wohlstand weht. Denn so leicht ist die Wohlstandsformel nicht, ist die Wahrheit doch im Blößen. Hunderte Millionen Menschen erhalten nie mehr als ein Hungerlohn. Ganz gleich wie groß ihre Mühe und Last. Drum ist die Millionärsgeschichte blanker Hohn. Und auch jene, das Geld nicht glücklich macht. Kennt sie nicht, die Geschichte vom Millionär, der einst als Tellerwäscher sein Geld verdient. Das ist die Story für die Unterschicht. Auch du kannst es schaffen, hast du dich nur hochgedient. Doch etwas Entscheidendes verrät uns diese Geschichte nicht. Sie unterschlägt schlicht die Sache mit der Wahrscheinlichkeit. Dein Fleiß und Schweiß alleine reichen nicht auf Tisch.